Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Der amerikanische Schriftsteller Charles Bukowski gilt als der Chronist des gescheiterten American Dream. In Alkohol, Sex und mit derben Worten suchte er seine Erlösung. Martin Trauner mit einem Porträt des Mannes, dessen persönlicher amerikanischer Traum hieß: Vom Leichenwäscher zum Schriftsteller. Lasst uns erstmal trinken, bevor wir loslegen. Mai 1978. Der amerikanische Schriftsteller Charles Bukowski trifft zu seiner Lesung in der Hamburger Markthalle ein. An jenem ominösen Abend kostete es 10 Mark Eintritt. Der Mann vorne an der Tür wollte auch von mir Geld haben. Ich machte ihm klar, dass ich es war, der die Lesung halten sollte. Später sagte man mir, dass sie 300 Leute wegschicken mussten. Ich brachte 1200 in den Saal und es gab nur für 800 Sitzplätze. Nicht ganz ohne Stolz berichtet Charles Bukowski in seinem Buch Die Ochsentour, dass selbst ein Günter Grass es hier auf nur knapp 300 Zuhörer gebracht habe. Er, der Amerikaner, ist in Deutschland also ein literarischer Star. Bis auf den Türsteher kennt ihn wohl jeder. Das Publikum will ihn sehen und vor allem mit ihm rauchen und saufen. Also irgendwie ganz Bukowski sein. Ich ging rein. Der Saal war rauchgeschwängert. Man konnte die Rauchschwaden zur Decke hochziehen sehen. Das Publikum war betrunken und auf Trip und nüchtern und verrückt. Seine Lesung in Hamburg wird später legendär genannt werden. Denn sie ist nicht nur die erste Bukowski-Lesung in Deutschland, es soll auch seine einzige Lesung in Deutschland überhaupt bleiben. Aber da kommt nur eines dazu, das weiß ich von ihm selber, dass er eine Heidenangst vor Lesungen hat. Sagt Benno Käsmeier vom Augsburger Maro Verlag. Er war bei der legendären Hamburger Lesung dabei. Er hat ja Lesungen ganz wenig gemacht, also relativ wenig den Anfragen nach. Er hätte ja lesen können überall. Er hat dann nur wenige Lesungen gemacht und die auch noch gesagt, wenn ich schon zum Beispiel nach Deutschland fahre, dann möchte ich aber auch das ordentlich bezahlt haben, weil er einen Stage Fright, wie heißt es? Lampenfieber. Der scheinbar so abgebrühte und mit allen Wässerchen gewaschene Bukowski hat Bammel, auf die Bühne zu gehen. Und da war dieses Publikum, all diese Leiber, die mich sehen wollten, die mich hören wollten. Ich fühlte mich elend. Ich wäre lieber auf der Rennbahn gewesen oder zu Hause, hätte was getrunken und Radio gehört. Der Rennbahn, den Pferdewetten, denen gilt seine ganze Leidenschaft. Und natürlich dem Alkohol. Das Publikum in Hamburg skandiert: Bukowski, Bukowski. Bukowski, Bukowski. Ich fing selbst an zu glauben, dass ich Bukowski war. Ich musste es ja auch. Als ich die Bühne betrat, gab es bei mir einen Ruck. Meine Angst verschwand. Charles Bukowski, happy to see you in Hamburg. Happy to see you in our Markthalle. Bukowski holt sich eine Flasche Wein aus dem Kühlschrank. Ich setzte mich hin und machte eine Flasche von diesem guten deutschen Weißwein auf. Ja, tatsächlich. Auf der Bühne steht neben seinem Stuhl ein Kühlschrank voll mit Alkohol. Der Kühlschrank gehört schon seit längerem zur Inszenierung seiner Lesungen. Er muss nicht einmal aufstehen, um hineinzugreifen. Er muss sich nur umdrehen. Er schenkt sich ein Glas Wein ein, zündet sich eine Bidi an, eine indische Zigarette, die damals in Mode war, und dann... Hallo, it's good to be back. Hallo, sagte ich. Es tut gut, wieder hier zu sein. Ich hatte dafür 54 Jahre gebraucht. Charles Bukowski stammt eigentlich aus Deutschland. Hier ist er zur Welt gekommen, am 16. August 1920 in Andernach am Rhein. Ins Geburtsregister wurde er unter Heinrich Karl Bukowski eingetragen. Seine Mutter, die deutsche Katharina Fett, Näherin. Sein Vater, Sergeant Henry Charles Bukowski, amerikanischer Soldat. Einen Monat vor seiner Geburt hatten seine Eltern geheiratet. Als Bukowski Junior noch keine 3 Jahre alt ist, siedeln seine Eltern in die Vereinigten Staaten über. Seitdem, 54 Jahre lang, hat Bukowski das Land seiner Herkunft nicht wieder besucht. Ich habe mal Deutsch gekonnt, aber das war jetzt alles weg. In Deutschland eilt Bukowski ein Ruf wie Donnerhall voraus. Die Zeitungen überbieten sich mit Schlagzeilen über den Gast aus Amerika. Amerikas neuer Oberpornograf sei er mit seinen hingerotzten Hemmungslosigkeiten. Ein Schreibweltmeister im Schwergewicht, ein Selbstvernichtungsfanatiker, ein zärtlicher Hurenbock oder ganz einfach ein Kotzbrocken. Und Bukowski tut alles dafür, dass jede dieser Zuschreibungen auch irgendwie zutrifft. Er gibt den Dirty Old Man. Das ist natürlich auch vielleicht ein bisschen Taktik gewesen. Er hat ja dann auch bei späteren Sachen, wenn er irgendwie bei Interviews ein bisschen rauer geantwortet hat und das Tonband aus war, dann gesagt, okay, und wie war ich? Er hat sich dann auch in dieser Rolle ganz gut gefühlt. Kein Wunder, dass während seiner Lesungen Leute dazwischenrufen, ihn beschimpfen. Benno Kiesmeier? Das waren dann auch die Leute, die Amerikaner waren das überwiegend, glaube ich auch, die dann halt den Mut hatten, bei einer Dichterlesung ganz laut da nein zu grölen. Das ist ja nicht üblich, wenn jetzt hier in Deutschland eine Buchhandlung irgendwie eine Lesung hat von einem Autor, da sind alle ganz still und am Schluss wird klatscht. Und das ist in Amerika überhaupt nicht, das ist richtig so wie Popkonzert. Auch die Hamburger Lesung ist keine normale Dichterlesung. Nicht nur, dass das Publikum raucht und trinkt, man lacht, hört wieder gespannt zu und dann ruft jemand dazwischen. Bukowski wird beschimpft. Ich fing mit dem ersten Gedicht an. Ein junger hagerer Deutscher stand vor mir und schrie mich an. Etwas später zerrten ihn einige Leute weiter nach hinten und er schrie von da. Ich las weiter, wobei ich zwischen den Gedichten mit dem Publikum sprach. Und ich trank viel Wein. Der war nämlich umsonst. Fürs Saufen bezahlt zu werden, war ein größeres Wunder als fürs Ficken. Ich las weiter, ich trank weiter. Oh, it's time, time, time. It's time, time, time. And it's time. Für heutige Ohren hören sich diese Erzählungen wie die Geschichten aus längst vergangenen Zeiten an, aus den wilden 1970er Jahren. Ja, damals bewunderten vorwiegend junge männliche Studenten den Underdog Bukowski. Er war der Held, oder besser gesagt der Anti-Held des American Dream, der sich dem bürgerlichen System beharrlich verweigerte, durch Gossensprache und exzessiven Alkoholgenuss. Und heute? Ist Bukowski heute schon so gut wie vergessen? Kann man so sagen. Aber er war, bevor man ihn sozusagen quasi entdeckt hat, war er auch schon in Vergessenheit. Ich hatte nie viel Glück, bis ich 50 wurde. Da begann meine gute Phase. Hat ziemlich lang gehalten. Über 50 Jahre alt muss Bukowski werden, bevor er einem breiteren Publikum bekannt wird. Und vorher? Da schlägt er sich mit Gelegenheitsjobs durch, bevor er dann ein Jahrzehnt lang in Los Angeles als Briefsortierer arbeitet. Währenddessen aber schreibt er Kurzgeschichten und vor allem Gedichte. Bukowski hat ja schon in den frühen 50er Jahren ziemlich intensiv Gedichte rumgeschickt, die dann in so kleinen Magazinen veröffentlicht worden sind, aber er hat nie den Durchbruch gehabt. Er hat dann zwischendurch wieder Jahre dann gar nichts gemacht, dann wieder geschrieben. Dann kam eben diese Geschichte, die er auch ein paar Mal erzählt hat, in Kurzgeschichten, dass er für so eine amerikanische Underground-Zeitung in Los Angeles so Kolumne geschrieben hat, wo er bekannter wurde. Aber es war alles Subkultur. Es war nicht in den Feuilletons der entsprechenden großen Zeitungen. Bukowski erinnert sich an die Underground-Jahre in einem Gedicht. Titel natürlich »Der Underground«. Die Redaktion war voll von Leuten. Charlie, sagte der Herausgeber zu mir, oben sind noch Stühle, hol dir ein paar runter. Ich holte sie. Dann machten wir die Bierdosen auf und der Herausgeber sagte, wenn wir nicht mehr Anzeigen reinkriegen, geht das Schiff unter. Also fingen sie alle an, davon zu reden, wie man Anzeigen reinkriegen könnte. Ich schwieg und trank Bier. Dann musste ich pissen gehen und als ich zurückkam, sagte das Girl neben mir, wir sollten die ganze Stadt evakuieren, das sollten wir tun. Ich würde mir lieber was von Joseph Haydn anhören, sagte ich. Stell dir doch bloß mal vor, sagte sie, wenn sie alle aus der Stadt verschwinden würden. Dann würden sie bloß woanders ihren Gestank verbreiten, sagte ich. Ich glaube, du magst einfach keinen Menschen, sagte sie und zog ihren kurzen Rock so weit wie möglich runter. Höchstens zum Ficken, sagte ich. Natürlich will Bukowski provozieren, selbst die, die ihm eigentlich nahestehen. Irgendwie kein Wunder, dass sein Leben in den ersten Lebensjahrzehnten dann so desolat verlaufen ist. In all den Jahren, die ich in Schlachthöfen und Tankstellen an Fließbändern und in U-Bahn-Tunnels geschuftet habe, ist mein Vokabular auf einen letzten Rest zusammengeschrumpft. Aber mit diesem Rest versuche ich rauszuhämmern, was nur drin ist. Er musste und muss schreiben, damit er nicht verrückt wird, sagt Bukowski in einem seiner letzten Interviews. Hätte er nicht geschrieben, wäre er im Irrenhaus gelandet. Schreiben ist eine Entspannung, eine Erlösung. Vor ein paar Jahren hockte ich total pleite in so einer Bretterbude in Atlanta. Ich hatte nicht mal eine Schreibmaschine und ich hatte Hunger. Auf dem Boden zwischen einem Haufen alter Zeitungen habe ich einen Bleistiftstummel gefunden. Mit dem kritzelte ich auf die weißen Ränder der alten Zeitungen. Anderes Papier hatte ich nicht. Ich wusste genau, dass kein Mensch je eine Zeile davon lesen würde. Aber ich musste es trotzdem tun. Automatisch, zwanghaft. Wie eine Spinne ihr Netz webt. Verstehst du das? Ich bin ein geborener Schreiber. Ich kann dagegen nichts machen, außer eben zu schreiben. Und dann geht's mir besser. Bukowski wäre wohl einer der vielen, einigermaßen talentierten Underground-Poeten geblieben, hätte sich nicht das Schicksal in sein Leben eingemischt, in Gestalt eines Deutschen, Karl Weißner. Diese ganze Bukowski-Entdeckung war eine Verkettung von positiven Ereignissen. Das begann damit, dass der Karl Weißner, ein Student der Amerikanistik, ein Stipendium gekriegt hat und war in Amerika und hat dort für den Rundfunksender der Universität, also so Studentenrundfunk, mit dem Bukowski ausgemacht, er macht ein Interview mit ihm, weil er Bukowski damals in diesen Underground-Zeitungen ganz viel so Geschichten und Gedichte veröffentlicht hatte. Und da begann das alles. Der im Jahr 2012 verstorbene Karl Weißner schreibt von seiner ersten Begegnung mit Charles Bukowski. Der sollte ihn eigentlich vom Flughafen in Los Angeles abholen, aber er, Bukowski, ist nicht da. Also fährt Weißner in die DeLongpre Avenue. Ein Holzhaus. Davor steht eine Mülltonne voll mit Bierdosen. Hier also wohnt Bukowski. Ein Pappschild mit Großbuchstaben an der Tür. Karl, klopfen zwecklos. Bin vermutlich im Tran. Tritt einfach die Tür ein, ist sowieso kaputt. Welcome in the United States, Book. Da begann das alles. Die beiden haben sich wunderbar verstanden. Als der Weißner dann wieder nach Deutschland zurückging, war er als Lektor im Melzer Verlag in Darmstadt. Und da hat er praktisch von Bukowski schon Texte dabei gehabt. Und das hat Melzer damals schon, ich glaube, das war 69 oder so, veröffentlicht. Ist aber mehr oder minder untergegangen, das Buch. Aufzeichnungen eines Außenseiters hieß es. Der amerikanische Originaltitel lautet Notes of a Dirty Old Man. Es ist eine Sammlung von Kurzgeschichten. Geschichten von den Rändern der Gesellschaft. Und hier liest man bereits die Stereotypen, mit denen Bukowski später berühmt werden soll. Alkohol, Frauen oder wie sie Bukowski nennt, Hühner, Puppen, Schlampen. Also jedenfalls kein Geld und Selbstmordgedanken. Als ich mal wieder eine einwöchige Sauftour hinter mir hatte, war ich auch ziemlich entschlossen, mich umzubringen. Ich lebte damals mit so einem süßen kleinen Ding zusammen und hatte keinen Job. Das Geld war alle und die Miete fällig. Und selbst wenn ich mich um meinen mickrigen Job gekümmert hätte, wäre es nur eine andere Form von Krepieren gewesen. Bei der nächsten Gelegenheit, wenn sie mal weg war, wollte ich es tun. Das Buch ist in Deutschland zunächst kein Erfolg. Aber Karl Weißner macht weiter. Er übersetzt unermüdlich Bukowski ins Deutsche und schließlich lernt er Benno Käsmeier kennen. Kann ich nicht einmal ein Buch von Bukowski machen? Das ist doch klasse. Und dann sagte der, ja, er hat gerade Gedichtesammlungen, die er überall in Deutschland bei größeren Verlagen anbietet. Und die wollen das alle nicht machen. Das ist irgendwie nicht so das, was die meinen, dass man gut verkaufen kann. Außerdem ist es auch ein bisschen hart und nicht so das, was man zu dieser Zeit als Gedicht verstanden hat. Und dann habe ich gesagt, ja, sofort. Die Gedichtsammlung heißt Gedichte, die einer schrieb, bevor er im 8. Stock aus dem Fenster sprang. Aber fortan ist Bukowski nicht nur einfach ein amerikanischer Poet mit einer etwas derberen Sprache. Karl Weißner macht den Dirty Old Man für die Deutschen noch ein wenig dreckiger. Im Vorwort schildert er nicht nur seine erste Begegnung mit Bukowski in Los Angeles, die mit vielen Dosen Bier geendet haben soll, er erzählt auch etwas über die Biografie dieses verarmten Poeten. Von den Vorstrafen als jugendliches Bandenmitglied, dann abgeschoben in die Psychiatrie, bis hin zu den Jobs. Leichenwäscher, Tankwart, Werbetexter für ein Luxusbordell, Möbelpacker. Möbelpacker, Nachtportier, Schlachtergehilfe, Sportreporter, Müllkutscher, Hafenarbeiter, Zuhälter, Birnenpflücker, Bremser bei der Eisenbahn und schließlich die letzten 11 Jahre, mein absoluter Rekord, Briefsortierer in einem Postamt in Downtown Los Angeles. Also Bukowski hat ja ganz viele Dinge in seinen Kurzgeschichten erzählt, die er einerseits erlebt hat, aber andererseits auch in seinen verschiedenen Jobs, da auch bei der Eisenbahn und so weiter, von anderen erzählt bekommen hat. Wenn er das aber in der Ich-Version aufschreibt, dann ist die Gefahr groß, dass der Leser dann meint, das hat er selber erlebt. Und dadurch ergibt sich für ihn so eine blumenreiche, tolle Berufskarriere, die nicht zwangsläufig mit dem übereinstimmen muss, was echt er erlebt hat. Die Melange aus echter und fiktiver Biografie scheint in Deutschland wunderbar zu funktionieren. Im Laufe der Jahre verkaufen sich die Gedichte, die einer schrieb, bevor er im 8. Stockwerk aus dem Fenster sprang, um die 50.000 Mal. Und Bukowski schreibt unermüdlich weiter, nun auch tatsächlich autobiografisch und nun auch Romane. Der Mann mit der Ledertasche, über seine Jahre bei der Post oder Das Schlimmste kommt noch, fast eine Jugend, über seine Kindheit und über seinen tyrannischen Vater. Die Deutschen lieben oder hassen ihren Bukowski, vor allem aber, sie lesen ihn. Ich glaube, für die Deutschen bin ich eine Mischung aus Bogart, Hemingway, Adolf und Jack the Ripper. Ladies and Gentlemen, Charles Bukowski! Die Deutschen meinten wohl, ich sei Norman Mailer. Die wussten gar nicht, dass meine Bücher zu Hause in einer Auflage von gerade mal 5.000 Stück herauskamen. Schon vor seinem Erfolg in Deutschland kündigt Bukowski seinen Job als Briefsortierer, um sich nur noch dem Schreiben zu widmen. Trotzdem, in den USA ist er nur mäßig erfolgreich. So wie ich das beobachtet habe, ist eigentlich der Erfolg, den Bukowski dann in Deutschland und auch in Europa dann hatte, Frankreich, Italien, der ist zurückgeschwappt nach Amerika und dann wurde er erst in Amerika bekannt. Aber vor allem den Deutschen gilt Bukowski als Idol. Sie fliegen extra wegen ihm um die halbe Welt nach Los Angeles. Sie wollen ihn kennenlernen. Auf der Rennbahn hinter mir hörte ich eine Stimme. Hank! In seinem Gedicht Ein Landsmann trifft Hank, also Bukowski, einen Deutschen. Ich drehte mich um, da stand er, Deutscher, vielleicht 34, unrasiert, mit einer Bierfahne. Ich weiß, du willst nicht gestört werden, aber ich habe ein Buch von dir dabei. Bukowski signiert es und denkt, jetzt ist es gut. Doch am nächsten Tag kommt der Deutsche wieder. Hank, Hank! Auf wen tippst du im nächsten Rennen? Ich packte ihn an der Kehle, schüttelte ihn ein bisschen, griff mir das Buch, zerrte ihm die Hosen runter und rammte es ihm hinten rein. Dann stemmte ich ihm über den Kopf, trug ihn zur Brüstung, warf ihn runter auf die Bahn, wo sie gerade zur Parade vorbeikamen. Das Pferd mit der Nummer 6 trat ihn mitten ins Kreuz. Seine Augen ploppten raus und rollten weg, auf der Suche nach Andernach. Ich stand auf und ging auf eine Brezel und ein Bier an die Bar. Viele Deutsche besuchen Bukowski. Literaten wie Jörg Fauser oder auch Verleger wie Benno Käsmeier. Und nein, die wenigsten enden so wie der junge Landsmann im Gedicht. Bukowski gibt sich als ein herzlicher Gastgeber, der sich mit seiner Frau Linda in San Pedro in Los Angeles niedergelassen hat. Also Bukowski ist ja ein ganz normaler Mensch, der hin und wieder mal ganz gut getrunken hat. Aber er ist ein ganz liebenswerter Typ. Ich habe ihn ja kennengelernt, hat er abends Fernsehen geguckt und ist am Vormittag auf der Rennbahn gefahren und hat gewettet. Das war halt so sein Tagesablauf. Und seine Frau hat ihm Vitamintabletten hingelegt in der Früh und geschaut, dass er am Abend einen guten Rotwein kriegt. Das war eigentlich ein normal amerikanisches Familienleben, wenn man das so will. Ein Gedicht nur für mich. Ein Gedicht nur für mich. Für ihn. Für Hank. Für Book. Für Charles Bukowski. A poem to myself. Charles Bukowski streitet das Unbestreitbare ab. Hat mal bei der Post gearbeitet. Erschreckt Menschen auf der Straße, ist ein Neurotiker und denkt sich viel Scheiß aus. Vor allem diesen Sexscheiß. Und es gibt von ihm auch so Gedichte, zum Beispiel das, was man von ihm weiß, was man von ihm erwartet hat, was man ihm zuschreibt, das hat er in so einem Gedicht, Bukowski, haben wir in dem letzten Gedichtband drin, da steht eben drin, Bukowski ist, Bukowski ist, Bukowski ist, Bukowski ist. Und da merkt man, wie er dann sehr ironisch mit dem, was man ihm zuschreibt, dann auch umgeht. Charles Bukowski ist ein Säufer. Charles Bukowski liebt seine Tochter. Charles Bukowski hat 90.000 Dollar auf dem Konto und macht sich Sorgen. Charles Bukowski wird in den nächsten 4 Jahren 20.000 Dollar verdienen und macht sich Sorgen. Charles Bukowski sagt, dass er Dichterlesungen hasst. Charles Bukowski veranstaltet Dichterlesungen und beschwert sich, wenn das Honorar unter 50 Dollar ist. Charles Bukowski mag keine Gedichte. Sieht aus wie ein Schläger, wird aber ständig zusammengeschlagen und trinkt Scotch oder Wein. Fast alle wollen sich mit Charles Bukowski besaufen. Am 9. März 1994 stirbt Charles Bukowski. Nicht, wie man befürchten musste, durch zu viel Alkohol. Er stirbt an Leukämie. Mit seinem Tod gerät auch sein Werk zunehmend in Vergessenheit. Denn oft spannender als seine Bücher war wohl der Mensch Charles Bukowski. Sie hörten Charles Bukowski, Außenseiter mit Kultstatus, von Martin Trauner. Es sprachen Irina Wanker und Rainer Buck. Technik Christiane Gerhäuser-Kamp. Regie Martin Trauner. Redaktion Andrea Breu. Eine Sendung von Radio Wissen.